freue ich mich über einen ganz besonderen Gast in eurem Logbuch Legalisierung bzw. in der Drug Education Agency. Ich sage hallo, Steffen Geier. Hallo Jan. Moin. Du, Steffen, du bist ja nun wirklich eins der Gesichter der deutschen Legalisierer-Szene und deswegen bin ich auch ganz froh, mit dir sprechen zu können. Heute wollen wir über ein ganz schönes Thema sprechen, nämlich die Hanfparade. Du bist da ja irgendwie auch involviert in der Hanfparade, stimmt das? Ja, ich bin 2001 als kleiner Helfer dazugestoßen und seit 2002 einer der Organisatoren und Versammlungsleiter der Hanfparade. Das hört sich doch gut an. Du hast gesagt, seit 2001, ich meine, die Hanfparade gibt es schon ein bisschen länger, seit 1997. Warst du damals schon dabei? Ich war auf der ersten Hanfparade als normaler Besucher. Ich war damals bei der Bundeswehr in der Grundausbildung und bin dann mit einem Reisebus mit 36 Bundeswehrsoldaten zur Hanfparade gefahren. Mit 36 Bundeswehrsoldaten, das ist doch mal, gab's da nicht irgendwie komische Blicke oder komische Kommentare von den Vorgesetzten oder wie war das? Na, wir haben natürlich nicht mit unseren Vorgesetzten darüber gesprochen, was wir da vorhaben. Es war nur klar, dass wir alle zu dieser Veranstaltung wollten und das Einfachste war es dann, am Standort der Kaserne einen Bus zu mieten und nach Berlin zu fahren. Das ist doch mal echt Engagement. Und es hat sich ja seitdem eine ganze Menge getan auf der Hanfparade. Wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, von deinem ersten Besuch bis heute, was hat sich da so geändert auf der Hanfparade? Aber die wesentliche Änderung ist sicherlich, dass 1997, 98, 99 die Euphorie auf der Hanfparade, die Legalisierung jetzt möglichst bald zu erleben, sehr hoch war. Das hat sich geändert. Und damit haben sich auch die Benutzerzahlen geändert. Also von diesen 70.000, 80.000 Leuten, die wir in den ersten Jahren auf der Hanfparade gesehen haben, sind wir weit weg, weil die Stimmung eine andere ist. Wir sind nicht mehr in den letzten Tagen der Kohl-Ära, sondern mittendrin in der Merkel-Ära. Und da ist das Gefühl der Leute, dass man mit politischem Engagement was erreichen kann, ein ganz anderes. Hast du gerade gesagt, 70.000, 80.000 Besucher waren auf der Hanfparade? Ja, die größten Hanfparaden waren so in der Größenordnung. Es lässt sich natürlich als Veranstalter auf der Straße dann immer sehr schwer schätzen, gerade so in diesen Größenordnungen. Aber damals war ein Hubschrauber von der Polizei in der Luft. Und dieser Hubschrauberpilot hat dann gesagt, die müssten vorne schneller machen. Der Alex wäre immer noch nicht geräumt, das seien mindestens 70.000 Leute. Wow, das ist ja mal eine ganze Menge. Also ich meine, letztes Jahr waren es, man hat so gesagt, so circa 4.000 über den Daumen. Ja. Das ist natürlich eine ganze Menge weniger. Spaß gemacht hat es trotzdem, aber ich denke, warum sollen denn unsere Zuschauer und Zuhörer wirklich auf die Hanfparade kommen? Also für mich ist die Hanfparade zweierlei. Zum einen ist sie ein großes Familientreffen der Szene. Wenn man also sich mit dem Gedanken trägt, selbst aktiv zu werden, ist das der eine Ort, wo man all die Leute, die schon aktiv sind, kennenlernen kann, kann mal in ihre Projekte reinschnuppern, die passenden Fragen stellen, Hände schütteln und so weiter. Und zum anderen ist es eine Möglichkeit für Leute, aktiv zu werden, ohne wirklich viel tun zu müssen. Die Hanfparade bietet da ja eine Bühne für alle Leute, die irgendetwas tun wollen, sei es nun Sprechchöre, transparente Reden halten, Musik spielen, was auch immer. Und das Stück, das darauf gespielt wird, wird halt von den Leuten bestimmt, die hingehen. Insofern ist das eine Möglichkeit für euch. Wir bieten Infrastruktur, wir bieten genügend Publikum, wir bieten Aufmerksamkeit der Medien und ihr könnt dann da einfache Inhalte unterbringen. Das hört sich doch super an. Du hast da schon ein paar schöne Dinge genannt, um sich zu beteiligen. Man kann das ja auch als Demokultur zusammenfassen. Wie stellst du dir denn oder wie ist denn dein Wunsch Hanfparadenbesucher? Wie benimmt er sich, was bringt er mit und was macht er auf der Hanfparade? Puh, das ist schwierig, weil ich jetzt so ungern sagen möchte, so und so sollte man Hanfparaden besuchen, gerade weil es ja eben nicht darum geht, da ein fertiges Konzept durchzuboxen, auf Teufel komm raus, sondern den Leuten die Möglichkeit zu bieten, ihre Vorstellung von Demo umzusetzen. Insofern sind mir die Paradebesucher am liebsten, die mich positiv überraschen. Ich habe ja so ein bisschen das Problem, dass ich auf der Veranstaltung dann mehr oder weniger von Problem zu Problem renne und die richtig coolen Sachen dann erst hinterher mitkriege, wenn ich mir die Videos und die Fotos und sowas angucke. Insofern freue ich mich über jeden, der auf die Demo gekommen ist und sich selbst Gedanken gemacht hat, wie man die Hanfparade erfolgreich machen kann. Sei es kleine Flugblätter verteilt oder halt ein Sprechchor initiiert hat, sich verkleidet, was auch immer. Das Witzigste aus meiner persönlichen Hanfparadengeschichte war im Jahr 2005. Da gab es nämlich eine kleine Gegendemo, so von einem Dutzend linksalternative Punks, die damit auch die Polizei sichtlich überfordert haben, dass es da auf einmal eine Gegendemo gab. die aber freundlich gemeint war und auch keine Konflikte verursacht hat. Aber die Beamten in Uniform waren erstmal sehr überfordert damit, weil sie auch nicht wussten, wie jetzt die Cannabiskonsumenten darauf reagieren, wenn jemand anderer Meinung ist. Das klingt doch echt lustig. Ich habe jetzt auch vom Tribbel gehört, der ja die Hanfparade auch mit organisiert, dass ihr tatsächlich noch echte Helfer sucht. Also nicht nur Leute, die kommen und sozusagen Flagge zeigen, sondern auch Leute, die noch mit anpacken. Was gibt's denn dazu zu sagen? Wir haben einmal in der Woche jeweils Dienstag ab 19 Uhr hier im Hanfmuseum Berlin ein sogenanntes Orga-Treffen. Das ist ein offener Gesprächskreis, bei dem dann die Organisationsarbeit für die Demonstration koordiniert wird. Wir haben diverse Arbeitsgruppen, die sich einzelnen Spezialthemen widmen, vom Sponsoring über Paradewagen bis hin zu, keine Ahnung was, Gesichter schminken. Und dann gibt es natürlich am Tag der Veranstaltung auch noch immensen Helferbedarf, so ungefähr 30 bis 50 Leute brauchen wir mindestens, damit die Hanfparade über die Bühne geht, ohne dass hinterher jemand weinen muss. Und solche Helfer brauchen wir auch. Jetzt im Moment geht es halt primär darum, sich Gedanken darum zu machen, wie man die Hanfparade noch besser ausgestalten kann, wie wir mehr Menschen erreichen, uns zu helfen, Promomaterial in die Republik zu bringen. Solche Dinge sind jetzt die tagesaktuellen Aufgaben. Wenn ich jetzt als Zuhörer und Zuschauer mich beteiligen möchte, wo kann ich mich dann am besten melden? Das Einfachste ist tatsächlich am Dienstag ab 19 Uhr mal im Hanfmuseum Berlin vorbeizuschneien. Da kann man uns dann direkt in die Augen sehen und rauskriegen, ob das was für Ideen oder diejenige speziell ist. Ansonsten eine E-Mail an info@hanfparade.de schreiben. Auch das kommt bei uns mit Sicherheit an. Das hört sich doch gut an. Steffen, es gab ja zuletzt noch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit für die Hanfparade, weil es da ein Urteil vom Verwaltungsgericht gab. Willst du dazu noch mal ein paar Takte sagen? Das Urteil selbst ist ja nun eigentlich schon ein paar Monate her. Wir haben das im Dezember erhalten, aber wie das zu urteilen so ist, dauert es eine Weile, bis die rechtskräftig sind. Und zwar ging es da um die Hanfparade 2011. Für die, die sich nicht erinnern, damals hat die Versammlungsbehörde Berlin weite Teile der Hanfparade, insbesondere auf der Abschlusskundgebung, ganz, ganz viele Sachen, die wir uns ausgedacht haben, verboten mit der Begründung, das sei alles nur eine kommerzielle Veranstaltung. Und wir haben dagegen geklagt und das Verwaltungsgericht in Berlin hat uns jetzt auch Recht gegeben, was heißt jetzt im Dezember, und hat gesagt, die Versammlungsbehörde hat sich damals rechtswidrig verhalten. Für einen neutralen Beobachter wäre die Hanfparade sehr wohl eine vom politischen dominierte Veranstaltung gewesen. Und damit hat die Versammlungsbehörde quasi nachträglich nicht das Recht gehabt, uns da die Teile der Abschlusskundgebung zu verbieten. Wir hatten damals kein Nutzhanfareal, wir hatten kein Forum für Hanfmedizin, wir hatten ein Kinderland geplant, das war nicht okay. Die Paradewagen durften nicht auf der Abschlusskundgebung teilnehmen. All solche Schikane-Sachen sind jetzt rückwirkend als rechtswidrig erklärt worden, weshalb wir davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr alle diese Abschlusskundgebungsteile auf der Abschlusskundgebung dann auch tatsächlich haben werden. Das hört sich doch sehr gut an, denn wenn man mal auf der Hanfparade war, dann weiß man, dass diese ganzen vielen kleinen Projekte eigentlich ja doch die Hanfparade doch ganz deutlich mitprägen. Und von daher denke ich, begrüßen wir das Urteil alle und hoffen darauf, dass die Hanfparade jetzt in diesem Jahr dann wieder ein sehr, sehr großer Erfolg wird. Willst du noch mal ein paar Takte zur diesjährigen Hanfparade sagen? Wichtig ist natürlich, dass sie am 10. August ist. Los geht's dieses Mal am Bahnhof Zoo. Wir haben uns bisher für eine andere Strecke entschieden, wollen den Charakter der als Demonstration noch ein bisschen unterstützen und haben damit die Fußmarschstrecke, so rum richtig, ein bisschen länger gemacht. Wir haben also eine Stunde mehr Zeit, um durch die Stadt zu laufen. Während der Demo wird es deshalb auch mehr einzelne Aktionen geben. Es lohnt sich auch für euch als Besucher mehr, sich da einen Kopf zu machen, wie man die Demonstration bunter, schöner, besser, lauter, politisch erfolgreicher machen kann, weil es einfach mehr davon geben wird. Alles will ich jetzt natürlich noch nicht verraten. Die Leute sollen ja vor Ort sein und dann auch tatsächlich noch überraschend positive Erlebnisse mit nach Hause nehmen können. Das hört sich gut an. Steffen, ich sage an dieser Stelle erstmal ganz vielen Dank. Wir können uns gleich noch ein bisschen weiter unterhalten für alle Zuhörer vom Logbuch Legalisierung. Sag doch nochmal Tschüss an alle DEA-Hörer und ruf sie nochmal alle auf, zur Hanfparade zu kommen. Ja, dann auch von mir nochmal traut euch, kommt von der Couch weg, legt die PlayStation beiseite. Wenigstens einmal im Jahr sollte man für sein ureigenstes politisches Anliegen auf die Straße gehen. Die Hanfparade bietet für Cannabiskonsumenten und alle Menschen, die den Cannabiskonsumenten endlich vom Joch der Prohibition befreien wollen, genau diesen Anlass. Der Deutschlands größte Legalisierungsveranstaltung lebt von euch als Besucher. Ja, ganz vielen Dank, Steffen. Super. Ja gut, so, das war jetzt quasi der Part für die DEA. Jetzt können wir ihn einfach noch mal so ein bisschen schnacken. Und zwar habe ich noch so ein paar ganz schöne Fragen an dich eigentlich. Und zwar diese berühmte Frage, die du wahrscheinlich schon tausendmal gehört hast: Wie wird man eigentlich Hanfaktivist? Oder was ist eigentlich ein Hanfaktivist? Weil ich meine, du bist ja nun wirklich so der Prototyp. Du bist ja sozusagen der Sascha Lobo der Hanfszene, wenn man es so will. Wie ist es dazu gekommen? Reingerutscht bin ich da ganz einfach über das persönliche Ungerechtigkeits- bzw. Gerechtigkeitsgefühl. Ich hatte Ärger mit der Polizei, wie das in Deutschland ja nun relativ vielen Cannabiskonsumenten geht, ungefähr 130.000, 150.000 im Jahr, erleiden mein Schicksal. Aber anders als die meisten habe ich dann nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern gesagt, nee, so will ich nicht, dass das meine Kinder erleben. Und habe mir dann Möglichkeiten gesucht, mich zu engagieren. Das Ganze war damals eine lustige Kombination, dass ich auch eine Freundin hatte, die bei Greenpeace aktiv war. Und die ist jeden Mittwoch zu Greenpeace-Treffen gegangen. Ich saß alleine zu Hause, fand das doof. Und zufällig hat sich die Hanfparade damals am Mittwoch getroffen. Also bin ich da mal vorbei und habe gesagt, hallo, ich bin der Steffen, ich würde gerne irgendwas helfen. Und Das, dann ja. ist man Aktivist, wenn man aktiv ist. Und das bin ich jetzt schon relativ lange. Auch nicht immer, aber nach Kräften. Und also ich meine, wenn man das mal so betrachtet, ich meine, du warst ja immer sehr aktiv, hast viel geschrieben, hast den Tagesrausch gemacht und so weiter, und plötzlich sitzt du dann bei Maischberger. Ich meine, das ist ja schon irgendwie eine Sache, wo man sich denkt, wow, das hast du da irgendwie drauf hingearbeitet oder wie passiert sowas plötzlich? Das ist eine gute Frage. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet. Also wir wussten auch nicht, dass da eine Sendung über Drogen gemacht wird oder so. Und ich hatte an dem Tag eigentlich frei, weil es nach meinem Geburtstag war. Ich war noch ganz schön deliriös sozusagen. Und dann klingelte das Telefon und die ARD war dran. Und dann überlegt man da natürlich nicht lange. Als Medienprofi muss ich so eine Gelegenheit nutzen. Ich hätte also nicht Nein sagen können und bin schnell Haare färben, ab in Flieger, zack nach Köln und dann sitzt man im Fernsehen. Wie viel Zeit war denn zwischen der Anfrage und der Sendung an sich? Keine 24 Stunden, so Oh. 17 Stunden oder so, dann war ich in der Sendung. Die wollten eigentlich jemand anderen haben, der hat dann abgesagt und dann wurde irgendjemand in der Redaktion hat mich vorgeschlagen. Die Sendung war eh insgesamt sehr amüsant, weil ich quasi alle der Beteiligten vorher schon mal in anderem Kontext getroffen hatte. Bis auf den Werbefachmann, der da war, als ehemaliger Crack-Abhängiger. Die anderen Gäste kannte ich alle schon. Das wusste die Redaktion natürlich nicht, war etwas irritiert, als wir uns dann da mit Vornamen gegrüßt haben im Backstage-Bereich. Aber es wurde eine ganz angenehme Sendung, dank der ja dann letztendlich auch das Buch Rauschzeichen entstanden ist und auch der Deutsche Hanfverband so ein bisschen in Arsch getreten wurde, also Schwung gekriegt hat sozusagen. Nochmal ein anderes Thema. Also mittlerweile passiert ja eine ganze Menge übers Internet. Auch die Zuhörer und Zuschauer von dieser Sendung werden ja uns auf YouTube oder sonst wie irgendwie übers Handy per Podcast hören. Wie stehst du denn dazu? Ist das Fluch oder Segen, das Internet für die Hanflegalisierungsszene? Für uns ist es definitiv ein Segen. Ich kann mir nicht vorstellen, vor 20, 30 Jahren mit so wenig finanziellem Aufwand so eine große Reichweite zu realisieren. Und letztendlich kommt es darauf an, ich mache ja ganz klassische Aufklärungsarbeit, keine Propaganda in dem Sinne, dass ich sage, Hanf ist geil, alle müssen kiffen, dann wird die Welt Naja. besser, sondern ich gebe den Menschen die Möglichkeit, sich selbst mit den nötigen Informationen auszustatten, um dann ein Urteil zu bilden, ob Hanf geil ist oder nicht. Und dafür brauche ich die Möglichkeit, dass man möglichst unkompliziert, das heißt kostenfrei auf meine Informationen zugreifen kann. Und das geht dank Internet, dank YouTube, eigener Webseite, Facebook und Co. doch erheblich leichter, als das vor einem Jahrzehnt oder zwei der Fall war. Wenn ich mir angucke, wie wir in den Anfangstagen der Hanfparade gearbeitet haben, dass man da Protokolle noch mit der Hand geschrieben hat und das Flyer Vorlagen dann auch noch mit der Hand gebastelt, mit Schere und Prittstift gemacht wurden, so ungefähr. Das sind schon ganz andere Zeiten heute. Und das macht es Spaß. Man gibt ja auch viel, viel mehr Menschen die Möglichkeit, da aktiv zu werden. Ich meine, so jemand wie du, der hätte ja nun auch nicht einen Radiosender gefragt, ob er da einen Podcast machen kann. Aber über YouTube und Co. geht das halt. Kostet nichts, kann man mal ausprobieren. Wenn es Spaß macht, macht man es weiter. Genau. Ja, dann nochmal eine andere Frage, weil du auch gerade was zu deinem Standpunkt gesagt hast. Wie stellst du dir denn die Legalisierung ganz konkret vor? Wie wäre denn sozusagen deine Wunschgesetzgebung? Ist das eine völlige Freigabe oder ist das mit einer regulierten Abgabe oder wie stellst du dir sozusagen die optimale rechtliche Situation vom Rauschhanf in Deutschland vor? Auch da kann ich jetzt erstmal nur in Grundzügen was sagen und das ist auch relativ simpel. Ich möchte das Rad nicht neu erfinden. Ich bin eigentlich eher ein konservativer Typ, auch wenn man mir das nicht ansieht mit den roten Haaren. Deshalb möchte ich Regeln nutzen, die wir schon haben und von denen wir wissen, dass sie, wenn auch nur leidlich, aber doch wenigstens ein bisschen funktionieren. Das heißt, ich würde Cannabis so verkaufen, wie wir heute Alkohol oder Tabak verkaufen, eher wie Tabak, also noch ein bisschen strengere Werbeverbote als bei Alkohol, solche Sachen. Und im Prinzip gilt das dann für andere Betäubungsmittel auch. Ich kenne schlicht keine Droge, die davon ungefährlicher wird, dass man sie dem Schwarzmarkt überlässt. Ich kenne keinen Abhängigen, dem davon geholfen wird, dass die Mafia die Suchthilfe übernimmt. Ja, das hört sich doch sehr, sehr vernünftig an. Also, um das Ganze zusammenzufassen, du bist also wirklich auch für eine regulierte Abgabe, um den Schwarzmarkt dann zu bekämpfen. Ja, Legalisierung heißt ja weitgehend straffreier Zugang für Erwachsene und den müssen wir erstmal realisieren. Es lässt sich sicherlich darüber streiten, ob wir fertig gedrehte Joints im Supermarkt brauchen oder in der Tankstelle oder ähnliches, aber am Ende muss es die Möglichkeit geben, dass jemand, der 18 gewesen ist, in einen ganz normalen Laden geht und sagt, hier, ich hätte gern mal 100 Gramm von dem Jack Herer. Ja, gut. Wer genau wissen will, wie das funktionieren soll mit der Legalisierung, welche Gesetze notwendig sind, um die zu erreichen, was das für einen juristischen Rahmen konkret bedeutet, der kann ja auf die NTO Vision gehen. Da ist das nämlich Vortragsthema in meinem Beitrag. Das ist doch sehr spannend. Du hast auch eine sehr schöne und empfehlenswerte Homepage. Nenn die doch gerne nochmal. Meine Webseite findet ihr am einfachsten, wenn ihr Steffen und Cannabis mal bei Google eingebt, dann kommt er eh nicht an mir vorbei. Ansonsten ist mein Nickname, mein Geheimname, den ich so gerne benutze, Usual Red Ant, die gewöhnliche rote Ameise. Und unter usualredant.de findet man mich auch. Das ist doch sehr gut. Steffen, das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ich hoffe, dass es nicht das letzte war. Ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viel voneinander hören, denn ich glaube auch, dass du in den nächsten Jahren noch sehr viel bewegen wirst. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Vielen Dank und schönen Gruß an die Zuhörer. Dankeschön.